DJ-Session mit Robin Schulz. Ihr hört 1 Live und das ist die zweite Stunde der 1 Live DJ-Session. Heute mit einem Set von Robin Schulz. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Artists weltweit und gehört zur internationalen EDM-Elite. Los geht's in seinem exklusiven Mix mit Deep Down von Lefty. Viel Spaß damit. I'll give you my soul. Was ein cooler Track, das war Ambers von Robin Schulz, unserem heutigen Gast-DJ. Mit dem Track startet er direkt mit Power und Super-Club-Energie in 2026. Perfekt für seine anstehende Residency ab Mai in Pascha auf Ibiza. Weiter geht's im Set mit I Like Dancing von Meryl. Viel Spaß damit. I like dancing. Live. DJ Session mit Robin Schulz. This is a Raptor. Wir sind mitten im Set von unserem heutigen Gast-DJ Robin Schulz. Der hat euch gerade Journey von Roos gespielt und weiter geht's in seinem exklusiven Set mit Love Songs von Prosper. Viel Spaß weiterhin. Just make it. fancy shit. Buy me stuff, I know you rich. I like money. Thank you. In the Club von Francie im Exklusiv-Set von Robin Schulz. Weiter geht's jetzt mit seinem Hit AM to PM, für den er sich Sigala und Zoe Wees an die Seite geholt hat. Viel Spaß damit. Just 1 Live DJ Session mit Robin Schulz. Wir sind fast am Ende der 1Live-DJ-Session mit Robin Schulz, aber keine Sorge, in der dritten Stunde geht's natürlich direkt weiter diese Woche mit einem Mix von unserem Resident-DJ-Duo Anthem. Wenn ihr mehr über die DJs wissen wollt, dann checkt doch mal unsere App. Da findet ihr wie immer alle Infos, Playlists und auch DJ-Sets zum Nachhören. DJ Session mit Robin Schulz. I'm afraid I'm a bad boy.